Good morning and wonderful good morning to all of you all over the world. Guten Morgen, einen wunderbaren guten Morgen an euch alle auf der ganzen Welt. You God's chosen treasure. Ihr seid Gottes auserwählter Schatz. Now look what else Peter has to tell us. Schau, was Petrus uns noch zu sagen hat. Priests and kings. Priester und Könige. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, people. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Leute. When I read this verse, I always want to talk about tithing. Wenn ich diesen Vers lese, möchte ich immer über den Zehnten sprechen. I tell you why. Ich sage dir warum. Because the argument that most pastors use for tithing is... Weil das Argument, das die meisten Pastoren für den Zehnten verwenden, ist... That how the tithe was given in the Old Testament to support the priests, so it also needs to be done in the New Testament. Der Zehnte im Alten Testament wurde zum Unterhalt der Priester gegeben, also muss er auch im Neuen Testament gegeben werden. To bring it into the house of the Lord. Er soll in das Haus des Herrn gebracht werden. To support the pastors, the priests. Um die Pastoren, die Priester zu unterstützen. But look what the Bible says here. Doch schau, was die Bibel hier sagt. This is written to the all of the Christians spread through all over the place. Das ist an alle Christen, die überall auf der Welt verstreut sind, geschrieben. So if every Christian is a priest, wenn also jeder Christ ein Priester ist, if the tithe is for the priests, und wenn der Zehnte für die Priester bestimmt ist, then what are we all supposed to do with our 10%? Was sollen wir dann alle mit unseren 10% machen? Share them with each other? Miteinander teilen? Well, that'd be good. We could have a party every week. Nun, das wäre gut. Wir könnten jede Woche eine Party feiern. But look, you are a priest. Schau, du bist ein Priester. Have you heard this teaching that the husband is the priest of the house? Hast du diese Lehre gehört, dass der Ehemann der Priester des Hauses ist? Not true. Das stimmt nicht. The wife is just as much priest as the husband is. Die Frau ist genauso ein Priester wie der Mann. Peter did not say, hey, you husbands, you priests, wives, you're just wives. Petrus hat nicht gesagt, ihr Ehemänner, ihr seid Priester. Ehefrauen, ihr seid nur Ehefrauen. Every single Christian is a priest before God. Jeder einzelne Christ ist ein Priester vor Gott. We serve and we stand before our God. Wir dienen und stehen vor unserem Gott. Straight access. Direkter Zugang. Nobody anymore between us and God because Jesus Christ is the great high priest. Niemand steht mehr zwischen uns und Gott, denn Jesus Christus ist der große hohe Priester. But we are also kings. Aber wir sind auch Könige. Now what does a king do? Was macht ein König? A king reigns. Ein König regiert. Now let me explain something. Ich erkläre dir etwas. It's very interesting. Jesus also used a similar word to talk about leadership to his apostles. Es ist sehr interessant. Auch Jesus benutzte ein ähnliches Wort, um mit seinen Aposteln über Leiterschaft zu sprechen. He called his 12 apostles together and he told them. Er rief seine 12 Apostel zusammen und sagte ihnen. He said, the ruler of this world, another translation says, the kings of this world. Die Herrscher dieser Welt, eine andere Übersetzung sagt, die Könige dieser Welt. They rule over the people. Sie herrschen über Menschen. He said, you do not be like this. Er sagte, ihr sollt nicht so sein. He said, the greatest shall be the servant of everybody. Er sagte, der Größte soll der Diener von allen sein. Interesting how Jesus said that in the kingdom the kings are here to serve. Es ist interessant, oder? Jesus sagte, dass die Könige im Reich Gottes da sind, um zu dienen. See, the kingdom of God is always opposite to the kingdom of this world. Das Reich Gottes ist immer das Gegenteil des Reiches dieser Welt. So does that mean that the kingdom of God, we as kings, we don't reign? Bedeutet das, dass wir als Könige im Reich Gottes nicht regieren? We do, but not over people. Das tun wir, aber nicht über Menschen. We reign over the works of the devil. Wir herrschen über die Werke des Teufels. What would be if we Christians would understand? Was wäre, wenn wir Christen verstehen würden? That the kings of God in the kingdom, dass die Könige im Reich Gottes, which is every Christian is a king, das heißt, jeder Christ ist ein König, they rule and govern over the works of the devil, but they serve each other. Über die Werke des Teufels herrschen und regieren und sich aber gegenseitig dienen. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? I think way more people would love to be part of that kingdom. Ich glaube, viel mehr Menschen wären gerne Teil dieses Reiches. You know, when I see a lot what happens in so-called Christian kingdoms, wenn ich sehe, was in sogenannten christlichen Königreichen viel passiert, I understand that a lot of people don't want to be part of that kind of kingdom. Verstehe ich, dass viele Menschen nicht Teil eines solchen Reiches sein wollen. Because the kings of that kingdom many times manipulate people, rule over people. Denn die Könige dieser Reiche manipulieren oft die Menschen und herrschen über sie. That's not God's kingdom. Das ist nicht das Reich Gottes. So now here I want you to understand something. Ich möchte, dass du hier etwas verstehst. The people that you interact with, are you serving them and are you ruling over the works of the devil? Die Menschen, mit denen du zu tun hast, dienst du ihnen und herrschst du über die Werke des Teufels? How do we know that that's how the kings in the kingdom are supposed to act? Woher wissen wir, dass die Könige im Reich Gottes sich so verhalten sollen? It's very simple. Das ist ganz einfach. Just look at how the King of Kings modeled it. Schau, wie der König der Könige es vorgelebt hat. The King of Kings, Jesus, he modeled servant leadership and he reigned over the works of the devil. Jesus, der König der Könige, war das Vorbild für dienende Führung und er herrschte über die Werke des Teufels. See, even just before Jesus ascended to heaven, kurz bevor Jesus in den Himmel auffuhr, the disciples still wanted him to reign over people. Wollten die Jünger immer noch, dass er über Menschen herrschte? Have you now come to set up your kingdoms? Bist du jetzt gekommen, um dein Reich aufzurichten? Throw out the Romans. Die Römer zu vertreiben? Reign over those bad people. Über diese bösen Menschen zu herrschen? They understood so little of the true kingdom of God. Sie verstanden so wenig von der wahren Königsherrschaft Gottes. So I want to challenge you today. Deshalb möchte ich dich heute herausfordern. Find people that you can serve. Finde Menschen, denen du dienen kannst. And find works of the devil that you can reign over. Und finde Werke des Teufels, über die du herrschen kannst. Where there is sickness and disease, reign over it. Wo es Krankheit und Zeichen gibt, herrsche über sie. Where there is evil, reign over it. Wo es Böses gibt, herrsche darüber. Where there is sin, reign over it. Wo es Sünde gibt, herrsche über sie. Where there is poverty, reign over it. Wo es Armut gibt, herrsche über sie. Let's be true kings of the kingdom of God. Lass uns wahre Könige des Reiches Gottes sein. That's what the world is looking for. Danach hält die Welt Ausschau. So you have a homework today. Du hast heute eine Hausaufgabe. Find people who you can serve and find works of the devil over which you can reign. Finde Menschen, denen du dienen kannst und finde Werke des Teufels, über die du herrschen kannst. See you tomorrow. Bis morgen.